Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer App, die wie so einige andere Apps schon lange Zeit in meinem Review-Ordner geschlummert haben, nämlich die App Journey mit I am Ende. Offline-Tagebuch für deine Reisen. Ist eine iOS-App, ist gratis, keine Universal-App, Versionsnummer 3.5.9, Größe 17,2 Megabyte, Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, erfordert iOS 8.0 oder neuer und hat für alle Versionen bei 47 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Das ist schon recht ordentlich. Irgendwie wirkt sie noch nicht so ganz von der Größe her gut angepasst ans iPhone 6, was man eigentlich ja heutzutage tatsächlich erwarten sollte, meiner Meinung nach. Einmal lese ich die Beschreibung vor. Journey ist der einfachste Weg, Reiseerlebnisse unvergesslich zu machen. Featured als best neue App und beste Reise-App im App Store, aufgelistet als beste Reise-App von Condé Nast, Traveler und TNW, ausgezeichnet als beste App von Mobile Monday. Journeys einfaches und schönes Design macht Travel-Blogging zum Genuss. Erstelle eine geniale Geschichte aus deinen Erlebnissen, um sie in Erinnerung zu behalten und mit Freunden zu teilen. Oder entdecke, wie deine Freunde die Welt bereisen. Und so funktioniert's. Mach einfach deine Fotos und Notizen, während du unterwegs bist, und lass Journey automatisch eine unvergessliche Geschichte erstellen. Mit all deinen Momenten, kleinen Details wie Länder, Stempel und einer Karte, um die Plätze, an denen du warst, festzuhalten. Entscheide selbst, ob Journey als Tagebuch für dich privat sein soll, du es mit deinen Mitreisenden gemeinsam bearbeiten willst, es mit Freunden zu Hause teilen möchtest oder es einfach öffentlich als Blog benutzen willst. Gleichzeitig schickt Journey deinen eingeladenen Freunden automatisch Neuigkeiten von deiner Reise, damit du deinen Urlaub in vollen Zügen genießen kannst. Und das Beste, Journey ist natürlich kostenlos und funktioniert offline. Jetzt Journey runterladen oder erfahre mehr über die weiteren Funktionen. Offline-Reisedokumentation. Notizen und Fotos zu deinem Tagebuch hinzufügen funktioniert komplett ohne Internetverbindung. Alle Momente werden mit der im richtigen GPS-Ort und der Uhrzeit der Fotos eingetragen. Zusammen verreisen. Du bist nicht allein unterwegs. Perfekt. Denn Journey hat für dich und deine lieben Mitreisenden eine neue Funktion. Ihr könnt gemeinsam ein Tagebuch bearbeiten, damit ihr all eure Reiseerinnerungen gemeinsam abspeichern und teilen könnt. Automatische Updates. Sobald dein iPhone wieder mit dem Internet verbunden ist, schickt die App deine neuesten Erlebnisse an deine Freunde, damit sie deine Reise virtuell mitverfolgen können. In der App, auf der Web-Plattform oder per E-Mail. Orte mitspeichern. Journey benutzt deinen momentanen GPS-Ort oder den Ort, an dem du deine Fotos aufgenommen hast, um wunderschöne Landkarten deiner Reise zu erstellen. Weltkarte und Reisepass. Wähle die Länder aus, die du schon besucht hast, und sammle wunderschöne Länderstempel für deinen digitalen Journey-Reisepass. Privatsphäreneinstellung. Die Entscheidung, wer die Einträge deiner verschiedenen Reisen sehen kann, liegt komplett bei dir, indem du zwischen zwei Modi wählst. Zwischen dem Freunde-Modus und dem Inspirationsmodus. Teilen auf Facebook und Twitter. Du kannst deine ganze Reise mit Freunden teilen oder auch einzelne Momente via Facebook oder Twitter posten. Schon offline kannst du auswählen, welcher Moment später auf deinen sozialen Netzwerken geteilt werden soll. Und Journey übernimmt das für dich, sobald du wieder online bist. Updates von deinen Freunden. Verpasse Freunde nie mehr, wenn sie zufällig gleichzeitig in derselben Stadt sind. Mit Journey bekommst du Nachrichten, wenn deine Freunde eine Reise starten, und Updates, während sie unterwegs sind. Synchronisation. Dein Tagebuch wird von uns gespeichert und kann so automatisch auch auf der Webplattform angesehen werden. Ohne extra Arbeit für dich. Webplattform. Deine Freunde besitzen kein Smartphone. Kein Problem, schicke ihnen eine Einladung und sie müssen sich nur auf der Journey-Website anmelden und können dir von dort aus und per E-Mail Updates folgen. Mehr Journey, weniger Akku. Natürlich benutzt du Journey größtenteils während des Reisens und unterwegs. Da leere Smartphone-Akkus unsere größten Feinde sind, haben wir unseren Algorithmus natürlich optimiert, sodass Journey die Akkuleistung kaum beeinflusst. Das war die Beschreibung. Insgesamt wirkt die App wirklich nett, sag ich mal. Es ist halt kostenlos und man kann sich oder man muss sich anmelden, entweder per E-Mail und Passwort oder mit seinem Facebook-Account. Man kann da Freunde haben. Man kann irgendwie kommentieren und Emotionen teilen mit irgendwelchen Smiley-Krams. Man kann dann angucken lassen von Leuten Inspirationsreise, also wer da irgendwie gerade auf Reisen ist und wo, und Bilder angucken und so, also wie so ein kleines Reisenetzwerk nutzen. Ich glaube, und was natürlich ganz praktisch ist, also ich habe es noch nicht selber ausprobiert, was natürlich ganz praktisch ist, ist, dass dann irgendwie ja halt so eine Karte erstellt werden soll und so, das hört sich alles ganz fein an. Man kann es auch mit anderen Apps machen, zum Beispiel mit Day One als privates Tagebuch nehmen und sowieso einen Blog schreiben über seine Reise oder ja, was weiß ich, über Facebook oder Twitter einfach direkt oder halt auch gar nicht. Ich meine, wenn man im Urlaub ist, muss man ja auch einfach mal vielleicht nicht posten, dann legt man einfach das Smartphone mal aus der Hand, ist einfach mal offline und genießt einfach mal seinen Urlaub, jedenfalls das, was ich mir so unter Urlaub vorstelle. Ich könnte mir vorstellen, dass Journey so für Reiseblogger tatsächlich vielleicht ganz eine interessante App ist. Ich weiß es nicht. Aber das gratis ist, würde ich einfach mal sagen, und wenn es einen nicht stört, sich da anzumelden, würde ich einfach mal sagen, probiert die App mal aus. Halten wir das einfach mal fest. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.